Der Zentralvorstand der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas richtete zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il am 16. Februar ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Das Leben von Genossen Kim Jong-il stellt eine Chronik des hervorragendsten Staatsführers und unvergleichlichen Patrioten dar, der unter dem hoch erhobenen roten Banner der Revolution alle Schwierigkeiten und Prüfungen bestanden und sich unvergängliche Verdienste um das Vaterland und Nation, die Epoche und Menschheit erworben hat. Kim Jong-il hat den gesamten nationalen Kampf der Landsleute für die selbstständige Vereinigung und den großen nationalen Zusammenschluss durch die konsequente Durchsetzung der drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes geführt. Dank dessen konnte in Korea die Ära der Vereinigung vom 15. Juni, ein Zeitalter der selbstständigen Vereinigung, des Friedens und Gedeihens auf der Grundlage des Ideals durch die koreanische Nation selbst eingeleitet werden. Seine Idee und Sache werden heute unter der Führung von Kim Jong-un fortgesetzt und weiterentwickelt, was alle Menschen der Welt in Erstaunen setzt. Der Weg zur Vereinigung des Vaterlandes und die Kampfstrategie für deren Verwirklichung, die der verehrte Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas und in seiner neuen Ansprache dargelegt hat, ist das Programm für die schnellste Erfüllung der Sache der selbstständigen Vereinigung und ein ermutigendes Banner, das alle Landsleute zum gesamtnationalen Kampf für die Errichtung eines würdevollen und gedeihenden mächtigen Einheitsstaates aufruft. Es ist die größte Ehre der Nation und ihr größtes Glück, den Marschall Kim Jong-un, der mit außergewöhnlicher Gelehrsamkeit und ebensolchem Militärwissen voller Energie das Erstarken und Gedeihen des Südkorea und den Sieg der selbstständigen Vereinigung herbeiführt, als den höchsten Führer der Nation hoch zu verehren. Der Zentralvorstand der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas wird die vom Marschall Kim Jong-un dargelegten originellen Linien und Kurse auf die Vereinigung des Landes als das Siegesbanner für die Vereinigung des Vaterlandes im Auge behalten und in diesem Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober um jeden Preis den breiten Weg zur Selbstständigkeit Vereinigung eröffnen.